Ein Mann träumt, er sei zu Besuch im Himmel. Ein Engel begleitet den Gast durch die wunderschönen Räume. Plötzlich entdeckt der Besucher eine riesige Menge an ungeöffneten Paketen. Woraus besteht der Inhalt, fragt der Mann. Das sind die Weihnachtsgeschenke Gottes, welche er den Menschen gemacht hat. Aber viele verweigerten die Annahme. Der Besucher schüttelt den Kopf und stöbert in dem Pakethaufen. Plötzlich entdeckt er ein Paket und liest als Adressat seinen Namen. Quer darüber ist mit dicker Schrift geschrieben: Annahme verweigert. »Ja, ja«, sprach der Engel zu dem betroffenen Besucher, »auch du hast die Liebe Gottes, welche sich zu Weihnachten in ganz besonderer Weise gezeigt hat, verweigert und lebst dein Leben, als wenn es Jesus nie gegeben hätte. Annahme verweigert.« Wer von uns verweigert schon Geschenke, wenn sie von Herzen kommen? Jeder freut sich doch besonders in der Vorweihnachtszeit auf das Fest und die damit verbundenen Überraschungen. Keiner kommt auf die Idee, ein Weihnachtsgeschenk abzuschlagen. Und doch bekommt Gott immer wieder neu zu hören, Annahme verweigert. Die Bibel beschreibt das im Neuen Testament bei Johannes 1, Vers 11 so. Jesus kam in sein Eigentum und die Menschen nahmen ihn nicht auf. Sie verweigerten dem Kind in der Krippe und dem gekreuzigten Christus Ehre und Gehorsam. Trotzdem schickt Gott immer wieder neu, auch in diesem Jahr und nicht nur zur Weihnachtszeit, seinen Sohn, der auch ihnen ein wertvolles Leben eröffnen will. Bei Jesus können sie auch nach Weihnachten sicher sein, dass sie eins nie hören werden, wenn sie zu ihm kommen. Annahme verweigert.